Das sind die aktuellen Schlagzeilen. Arbeiten am Wasserrohrnetz, Weserbrücke gesperrt und 18. Spieltag in der Kreisliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Die Weserbrücke in Stolznau ist am kommenden Wochenende halbseitig gesperrt. Grund dafür sind die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 215. Dies teilte nun die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg mit. Der Verkehr auf der Bundesstraße wird durch eine Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Die öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Lese wird am kommenden Montag stattfinden. Beginn ist um 19.30 Uhr im Aufenthaltsraum der Leser Sporthalle in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 7. Unter anderem wird über die Einziehung von Straßen und Wegen beschlossen. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Aufgrund von unaufschiebbaren Wartungsarbeiten am Wassernetz ist am kommenden Dienstag mit geringem Wasserdruck und Druckschwankungen im Bereich Langendamm zu rechnen. Nach 9 Uhr wird das Gebiet nicht mit Harzwasser, sondern mit Stadtwasser vom Wasserwerk am Brink aus Nienburg versorgt. Die Stadtwerke Nienburg bittet die betroffenen Bewohner um Verständnis und steht für Rückfragen zur Verfügung. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am kommenden Wochenende kommt es zum 18. Spieltag in der Fußball-Kreisliga. Als erste Partie beginnt um 11 Uhr das Spiel Interkumata Nienburg gegen den SSV Rodewald. Kumata-Coach Roland Fiedler erwartet einen schweren Gegner. Ja, ich spiele Rodewald gar nicht gerne. Schwer zu spielen eine Mannschaft, wenn sich das System der Rodewalder nicht geändert hat, jetzt eine knappe Geschichte. Aber ich denke, wir haben jetzt auch aus der Historie gelernt und wissen jetzt auch, dass wir Rodewald nicht wieder auf den Leim gehen können. Die restlichen Spiele starten um 14 Uhr. Der ASC Nienburg empfängt Liebenau, Haßbergen trifft auf Steierberg, Münchehagen muss nach Stöckse, Kreuzzug Hodesdorf empfängt Rehburg, Eistrup spielt gegen Lese, Seppenhausen-Balge gegen Husum und Loccum trifft auf Nendorf. Ob die Spiele ausgetragen werden können, hängt allerdings noch vom Wetter und den entsprechenden Platzverhältnissen ab. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.